sozusagen das Original. Depeche Mode mit A Question of Time. Wie viele Synthpop-Bands sind im Umfeld dieser englischen Gruppe entstanden und wie viele orientieren sich sehr stark am Original? In dieser Sendung gibt es Plagiate und eigene Vorstellungen von den vielen Depeche Mode-Ablegern zu hören. Wir fangen an mit Condition Icon, die hier ein Stück von Depeche Mode covern. Hier sind sie mit Question of Lust.